Also herzlich willkommen zum dritten Heilungsraum hier bei Glory Life. Wer ist denn das erste Mal überhaupt bei Glory Life? Streckt ihr mal eure Hand. Super. Wir haben da vorne auch Geschenke. Sarah, könntest du vielleicht die beiden Geschenke geben? Da kriegt ihr ein Geschenk. Streckt noch mal eure Hand aus. Jeder bekommt ein Geschenk, der zum ersten Mal da ist. Seid unsere Ehrengäste, aber alle anderen sind natürlich auch herzlich willkommen. Hier noch jemand? Habt ihr es schon genossen in den beiden ersten Räumen? Und ich habe hier schon gesehen, boah, ja, bei einem Mann ist Tinnitus weggegangen, kann gleich gut hören. Wer ist das denn? Bei wem ist hier Tinnitus weggegangen? Sei mutig. Aber es ist nicht mal so laut wie vor. Juhu, Amen. Das nehmen wir in Anspruch. Genau, Amen. Möchte noch jemand sagen oder erzählen, was bei ihm schon passiert ist, wo schon Heilung angefangen hat oder wo sie schon komplett ist? Dann komm gerne nach vorne und erzähl es uns. Auch wenn was angefangen hat schon und du merkst, boah, da ist Heilung. Ich spüre, dass Heilung passiert, nicht nur im Äußeren, vielleicht auch im Inneren. Ich habe hier gesehen, auf dem Zettel sind einige Druck abgefallen und Bindungen wurden gelöst. Wärme gespürt, Freude ist reingekommen. Hm? Genau, komm noch. Weißt du, es ermutigt alle, ne? Genau. Also ich habe das eigentlich gar nicht aufgeschrieben gehabt, wegen dem linken Auge. Mhm. Da habe ich seit jeher eine Hornhautverkrümmung. Mhm. Und da habe ich nie viel gesehen. Da habe ich nie viel gesehen. 30%. Und mal war viel weniger. Und dann musste ich jahrelang als Kind das Auge verbinden, das rechte. Und dann ist es gekommen bis etwa 60%. Aber das ist natürlich unklar. Ich hätte nie lesen können. Dann hat jemand in der Gruppe da ein Problem mit dem Auge gehabt. Und da habe ich auch gemerkt, es ist natürlich auch ein Gebetsanliegen von mir, weil im linken Auge geht ja der Sehrückgang, oder? Und dann und das rechte Auge auch. Und das hat, es ist einfach heller geworden. Ja. Es ist nicht so, dass jetzt, dass ich da aber sehr bedeutend, aber es ist viel einfach, es ist heller geworden. Das unterstützt natürlich auch das linke Auge. Oder? Wow, auf beiden Augen. Halleluja. Das natürlich. Das ist extremer im linken Auge. Ja. Oder im rechten, ja, im linken Auge, weil ich da 100% gesehen, 120% gesehen habe. Und jetzt, wenn das rechte Auge besser wird, oder, hilft das auch am anderen. Amen. Da preisen wir unseren Herrn. Danke, Herr. Halleluja. Möchte noch jemand erzählen, wo es schon besser geworden ist, wo du gemerkt hast, Schmerzen sind weniger geworden? Es geht dir insgesamt besser. Wem geht es insgesamt schon besser, seitdem er hier ist? Halleluja, das sind doch sehr viele. Amen. Ja, die Atmosphäre, die spürt ihr den Heiligen Geist. Der Herr ist hier wirklich und er wirkt so mächtig. Und ja, lass dir einfach gut gehen in diese Atmosphäre seiner Gegenwart. Einfach wo Gott ist, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, wo der Geist des Herrn ist, passiert Heilung, passiert Wiederherstellung. Halleluja. Und wir dürfen uns einfach zu Hause fühlen im Vaterhaus Gottes. Halleluja. Oh, das ist so wunderbar. Also schön, dass ihr da seid. Ihr seid wirklich herzlich, herzlich willkommen. Genau, und hier im dritten Raum geht es darum, wie bleibe ich geheilt oder wie passiert es, dass das, was ich jetzt schon was angefangen hat, vielleicht merkst du, boah, 20% besser geworden, 30%, 50%, dass es komplettiert wird, weil Gott, was er angefangen hat, heißt auch im Philipperbrief, das führt er zu Ende. Also Gott möchte, dass wir nicht 20% nur haben, sondern er möchte unsere 100%ige Heilung, weil Jesus ist gestorben dafür. Er ist am Kreuz gestorben, damit wir 100%ige Heilung haben. Er hat sich 100%ig hingegeben mit seinem Leben. Er hat sein Blut vergossen für uns. Sein Rücken wurde zerfetzt. Alle Schuld, alle Strafe, alles wurde auf ihn gelegt, damit wir Frieden haben. Ich kann euch die Stelle mal sagen, auch in Jesaja 53, das müsst ihr unbedingt zu Hause euch nachlesen auch. Jesaja 53, 4 und 5. Da heißt es: jedoch unsere Leiden oder unsere Krankheiten, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich genommen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe, die eigentlich uns galt, lag auf ihm, hat er auf sich genommen. Und dann heißt es: durch seine Striemen, durch seine Wunden sind wir geheilt. Halleluja, wir sind schon geheilt. Er hat es vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha gemacht. Und wir müssen jetzt nur da reingehen in diese Wahrheit und sagen: Herr, ich bin dein Kind, wenn du Jesus angenommen hast. Habt ihr alle Jesus angenommen? Halleluja, in jedem wohnt Jesus. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann können wir das gerne noch nach dem dritten Raum jetzt machen. Und du nimmst Jesus an und dann bist du ein Kind Gottes, dann bist du ein Sohn Gottes geworden. Einfach. Und dann gehört dir Heilung und dann hast du ein Recht auf Heilung. Halleluja, und ein Recht auf Gesundheit. Nicht, weil du alles richtig gemacht hast immer, sondern weil er alles richtig gemacht hat. Das ist der neue Bund. Und das ist so wunderbar. Er hat alles am Kreuz auf sich genommen. Jede Krankheit, jedes Gebrechen. Denk nie, oh, das ist am Ende zu schwer für Gott. Es gibt nichts, was zu schwer sein könnte. Er hat jeden Krebs auf sich genommen. Er hat jede Parkinson auf sich genommen. Und auch die kleineren Sachen natürlich auch. Also alles. Alles, was dich irgendwie quälen möchte oder gequält hat, auch für die letzte Zeit oder die letzten Jahre schon, die letzten Monate, hat er auf sich genommen. Und er möchte, dass wir gesund sind. Weißt du, er möchte das noch mehr als wir selber, dass wir gesund sind. Es heißt in 3. Johannes 2 heißt es: Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. Das heißt, der Wille Gottes ist hundertprozentig unsere Heilung. Und zwar im Körper und auch in der Seele. Gott hat keine Freude dran, wenn seine Kinder krank sind. Ja, also er will uns nichts lehren. Oh, ich bin noch nicht so weit und ich habe da auch ziemliche Fehler gemacht. Und logisch, dass ich jetzt krank bin. Dann wird es von uns abhängen. Aber wir leben nicht mehr im alten Bund, sondern wir leben im neuen Bund. Und da hat er es für uns gemacht. Halleluja. Und deshalb dürfen wir an dieser Heilung festhalten und sagen: Danke, Herr, was du jetzt angefangen hast. Weißt du, es ist auch so, jetzt wurde für dich gebetet und diese Heilungskraft ist in dich hineingegangen. Du hast sie angenommen. Es ist immer wichtig, wir ergreifen das im Glauben. Ja, Herr, für mich wurde gebetet und ich ergreife diese Heilungskraft. Und wenn sich auch noch nicht alles vielleicht manifestiert hat jetzt schon, hundertprozentig in Heilung, dann ist es in dich reingegangen und es wirkt weiter. Ja, es wirkt weiter in dir. Also lass es weiter wirken. Und dann ist wichtig, dass wir nicht, wenn wir vielleicht noch ein Symptom oder Symptömchen spüren, sagen: Ah, ist doch nichts passiert. Sondern sagen: Nein, Halleluja, Herr, du hast angefangen und ich danke dir jetzt. Ich danke dir für meine Heilung. Ich danke dir, dass du sie begonnen hast, und was du begonnen hast, wirst du weiterführen und vollenden. Also wir lassen uns nicht aus dem Danken rausbringen. Das ist immer ganz wichtig. Wir sind dankbar für unseren Herrn, weil er hat es gemacht. Er hat es am Kreuz gemacht und sein Wille ist Heilung. Als Jesus über die Erde gegangen ist, hat er nicht Krankheiten verteilt. Er hat nicht zu dem einen gesagt: Oh, du musst noch was lernen. Du bist ein ganz Übler. Dir verpasse ich jetzt eine Krankheit. Aber du warst nicht ganz so schlimm. Dich heile ich. Das wäre völlig menschlich gedacht, ja. Aber so denkt Gott nicht. Gott liebt uns. Er ist wirklich für uns. Unser Vater ist für uns. Und wir sehen es an Jesus am Kreuz, dass Gott wirklich für uns ist. Und dass er für uns gestorben ist. Und er ist gestorben, damit es uns gut geht. Und deshalb können wir uns mit allem, was in uns ist, drauf stellen und sagen: Jesus, du hast es gemacht, weil du es gemacht hast. Und hier steht es in deinem Wort: durch deine Striemen bin ich geheilt. Weißt du, manchmal ist es so, da wollen Symptome hartnäckig sich oder haben sich wie so eingegraben schon. Und da müssen wir sagen, nein, und ich akzeptiere es nicht. Mein Herr hat so gelitten, einfach wie niemand jemals gelitten hat oder leiden wird. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Alle Teufel sind auf ihn rauf. Alle Krankheiten hat er getragen. Und deshalb glaube ich dir für meine Heilung. Weißt, er braucht nur unser Vertrauen. Und dass wir übereinstimmen, dass wir nicht rebellisch werden und Gott noch die Schuld in die Schuhe schieben. Ja, warum heilst du mich nicht? Weißt du, dann sagt Gott immer, ich hab's schon getan. Ergreif es im Vertrauen. Ergreif es im Glauben. Und werd nicht rebellisch, sondern danke mir. Danke mir, dass ich es schon getan habe. Gib diesen Gedanken, die kommen wollen, vielleicht an Rebellion. Und warum jetzt schon so lange muss ich leiden? Keiner leidet so wie ich. Man muss immer sagen, nee, also es gibt viele, die noch viel mehr leiden. Und auch Jesus. Also wenn du sagst, okay, keiner leidet so wie ich, dann musst du dir Jesus anschauen. Und er hat definitiv mehr gelitten als wir alle zusammen. Und er hat das auf sich genommen, damit wir frei sind. Halleluja. Und es ist wichtig, dass wir das wissen und dass wir darauf stehen bleiben. Und wie gesagt, manchmal wie so eine Bulldogge, ja, uns rein in verbeißen, ja, wie so ein Knochen. Weil wenn eine Bulldogge einen Knochen hat, dann gibt sie den nicht mehr her, oder? Wenn du ihn eben wegnehmen möchtest, wegreißen möchtest, sagt er nein, nein, nein, nein, nein. Und genauso, wenn der Feind kommt und sagt, ach, du bist doch gar nicht geheilt und jetzt hast du wieder was Blödes gesagt. Das ist natürlich wichtig, wir werden auch drüber sprechen. Unsere Worte sind natürlich wichtig, aber es gibt ja immer die Vergebung. Halleluja, wir können immer zu unserem Gott gehen und sagen, Herr, es tut mir leid, wo ich irgendwas Blödes gesagt habe über mich. Aber Heilung gehört mir. Sie ist für mich. Er hat genug gelitten dafür. Zum Beispiel Matthäus 8, auch Matthäus, da kam ein Aussätziger zu ihm und er sagte, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus hat nicht gesagt, nee, heute, ich habe nicht so einen guten Tag heute, will heute nicht. Er hat alle geheilt, die zu ihm kamen. Er hat nie gesagt, nee, du musst erst noch das und das machen und dann heile ich dich. Er hat immer gesagt, ja, ich will. Und in deinem Fall auch, sag Gott, ja, ich will. Ja, ich will. Ja, ich habe es schon getan für dich. Nimm es an. Nimm es an und sieh dich schon geheilt. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir das schon sehen. Wir sehen, weißt du, siehst schon deine Heilung, dass sie vollbracht ist. Du siehst schon, oh danke Herr, der Schmerz ist weg. Wir starren nicht, ja, immer auf die Symptome. Ah, weil das blockiert dann auch die Heilungskraft, wenn wir immer drauf starren und sagen, oh, ja. Immer den Schmerz auch suchen noch. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ich kenne ihn so gut. Sag, nein, ich verabschiede mich heute von dir. Wir sind keine Freunde. Weißt du, damit mit Krankheiten befreunden wir uns nicht. Wenn du dich befreundet hast, sagst du heute, die Freundschaft ist aufgelöst. Manche Freundschaft muss man lösen. Und die Freundschaft mit Krankheit oder Symptomen, die lösen wir auf jeden Fall und haben nichts damit zu tun, weil Jesus hat nichts damit zu tun. Ha, er liebt dich. Halleluja. Mehr als du dir vorstellen kannst, liebt er dich. Aber wenn du ans Kreuz siehst und schaust, dann siehst du, er liebt dich und er ist für dich. Und wir haben wirklich unsere Identität in ihm. Halleluja, nicht in irgendetwas, auch nicht, ist so wichtig, dass du nicht in dem, was der Arzt gesagt hat, ja, diese Worte sind teilweise stark, ja, der sagt, boah, da gibt's keine Heilung oder so, da können wir jetzt auch nichts mehr für Sie tun, gucken Sie mal, dass Sie noch ein gutes Leben machen oder so, dem denken wir nicht nach, ist ganz wichtig, dass wir sagen, okay, was ein Arzt sagt, ja, das ist ein Fakt. Aber was Gott sagt, das ist die Wahrheit. Ja, es gibt Fakten, aber es gibt das, was drüber steht. Und das ist die Wahrheit Gottes. Und die Wahrheit Gottes heißt, ich habe dich schon geheilt. Und du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkünden. Weißt du, spricht es über dir aus. Unsere Worte haben Macht. Ich werde, wenn das eine tödliche Diagnose ist oder unheilbar, einfach dann sagt, nein, ich akzeptiere das nicht, sondern ich akzeptiere nur das, was Gott in seinem Wort sagt und was er für uns schon getan hat. Und ich werde nicht sterben, vor der Zeit auch, sondern ich werde leben und die Werke des Herrn verkünden. Weißt du, wir haben alle einen mächtigen Auftrag von Gott noch bekommen. Und wir brauchen diese Entschiedenheit zu sagen, nee, ich werde nicht früher sterben, sondern ich werde meinen ganzen Auftrag, den ich von Gott bekommen habe, erfüllen. Halleluja. Da sind wir entschieden. Bist du entschieden? Den Auftrag zu tun. Ja, Gott hat uns einen wunderbaren Auftrag gegeben, das Evangelium, die gute Nachricht überall zu verkünden. Und was dabei hilft, einfach deine Heilung einzunehmen und auch ein Leben der Gesundheit zu führen, weil das hat Gott ja für uns. Er möchte ja, dass wir in Gesundheit wirklich leben, dass wir richtig, dass alles weg ist und dass wir richtig gesund sind. Und da hilft es auf jeden Fall, dir vor Augen zu halten, Nehemia 8,10, die Freude am Herrn oder im Herrn ist meine Stärke, ist meine Zuflucht. Also manchmal ist es so, Symptome wollen dir die Freude rauben. Ja, der Feind, Jesus hat schon gesagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Und dann sagt er, ich aber bin gekommen, um euch Leben zu bringen, und zwar Leben im Überfluss. Und du sagst, oh egal, was auch immer für Symptome jetzt vielleicht noch da sind, aber ich bin entschieden, mir die Freude nicht rauben zu lassen. Weil der Freudenmann, Jesus, der gesalbt war, heißt im Hebräerbrief, vor seinen, also noch mehr als alle seine Gefährten, der lebt in mir und der lebt in mir mit seiner Freude. Und ich werde mich jetzt offensiv freuen. Halleluja, mitten in dem, was vielleicht genau anders sich anfühlt als Freude. Aber das Gute ist, wir sind weder Körper, noch sind wir Seele, sondern wir sind Geist. Und da sind wir wiedergeboren. Unser wahres Sein, ja, ist wie Gott, Gottes Geist. Und wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Und im Geist können wir uns immer freuen. Und wir können uns immer freuen an dem, was er für uns getan hat. Und was er für eine wunderbare Zukunft auch für uns hat. Und was er für wunderbare Pläne auch für uns hat. Weil er die besten Pläne für uns. Seine Pläne sind Stärke, sind Gesundheit, sind Wohlergehen, sind, ja, dass all die Träume, die er dein Herz gelegt hat, zustande kommen. Juhu, wir haben einen guten Gott. Genau, es heißt noch in Sprüche 17, 23, ein fröhliches Herz bringt gute Besserung, aber ein niedergeschlagener Geist dörrt das Gebein aus. Bisschen altmodische Übersetzung, kann man auch sagen, schwächt unser Immunsystem, schwächt unseren Körper. Also es ist wichtig, dass wir diese Freudenräuber gleich beim Schopf packen und sagen, nein, ich lasse mir nicht die Freude rauben, sondern oh, ich liebe meinen Herrn so sehr und er lebt in mir und ich habe die allerbeste Zukunft. Und egal, was vielleicht manchmal noch mich antackern möchte, aber ich lasse es nicht zu, dass mir die Freude geraubt wird. Und ich sage dir, dann schreitet deine Heilung voran und voran und voran. Und dein Gebein, ja, deine Knochen werden nicht mehr ausgedörrt, sondern du wirst bewässert. Das heißt auch in Jesaja, ihr werdet sein wie ein bewässerter Garten. Das ist der Wille Gottes, dass du ein bewässerter Garten bist. Nicht eine trockene Steppe. Kann auch gar nicht mehr sein, weil ja Jesus in dir wohnt. Kann es gar keine trockene Steppe mehr sein. Vielleicht fühlt es sich manchmal so an im Äußeren, aber im Inneren bist du wie ein bewässerter Garten. Und Heilung sprudelt in dir. Wenn du Jesus aufgenommen hast, dann ist der Heilige Geist in dir. Und dann sprudelt Heilung die ganze Zeit. Und sie bringt Heilung in jede Zelle, zu jedem Organ, zu allem, was dir irgendwie noch Probleme macht. Und du lässt einfach den Heiligen Geist sprudeln in dir, gibst ihm Raum, sag, Herr, fülle mich beständig mit deinem lebendigen Wasser. Und dann fließt auch Heilung. Und sie fließt nicht nur in dir, sondern sie fließt sogar durch dich und zu anderen hin. Wenn du dann wieder anderen die Hände auflegst, kommt seine Heilung auch zu anderen. Und das ist manchmal auch ein Schlüssel. Manchmal denken wir, und das ist eine Lüge, oh, solange ich selber noch nicht geheilt bin komplett, wie soll ich da für andere beten? Aber das hat gar nichts damit zu tun. Sondern du musst es eigentlich sagen, gerade, jetzt drehe ich den Spieß um und sage, fein, weil es kommt ja nicht von Gott, die Krankheit. Und wo du mich irgendwie attackiert hast, dreh ich's um. Jetzt bete ich umso mehr für andere. Und du wirst sehen, wie andere geheilt werden. Und im Umkehrschluss merkst du, wie du auch selber geheilt wirst. Ja, wir müssen davon wegkommen, auf uns zu starren. Und immer dieses, nur auf diese Symptome. Solange das nicht ist, kann ich mich nicht freuen, kann ich nicht für andere beten. Genau das Gegenteil. Der Feind wird geschlagen, indem wir genau das Gegenteil machen, sozusagen, ja, Gottes Heilungskraft ist nicht abhängig davon, ob ich in allem gerade keine Symptome habe, sondern die hängt ja, wir sind ja nicht die Heilenden, sondern er ist ja der, der heilt. Halleluja, ein Segen, bist du froh? Das ist nicht von dir, es hängt auch nicht von deiner Tagesverfassung ab, sondern es hängt nur von ihm ab, dass er in dir wohnt, du ihm Wohnung gegeben hast und Wohnung gibst, dich freust an ihm und dem Dieb wirklich keinen Raum gibst. Weißt du, wir haben Autorität gegeben. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt in Lukas 10, 19, siehe, ich gebe euch Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes und nichts wird euch schaden. Und es ist wichtig, dass wir uns dieser Autorität bewusst sind. Also wenn noch Symptome da sind, dann sagst du im Namen Jesus, also wenn du Jesus aufgenommen hast, dann gehört dir sein Name. Und in seinem Namen muss jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen, dass er der Herr ist. Da kannst du sagen, und ihr Symptome, ihr weicht im Namen Jesus. Ich habe nichts mit euch zu tun, ihr geht in Jesu Namen. Halleluja. Und was muss der Feind tun? Er muss gehen. Und wenn ihm einfällt, dass er das noch nicht begriffen hat, dass er irgendwie begriffsstutzig ist, dann sagen wir es nochmal. Aber wichtig ist, er muss es tun. Er muss dem Namen Jesus gehorchen. Und das ist so wunderbar. Halleluja. Und der Name Jesus auf deinen Lippen, der schlägt ihn in die Flucht. Und da kann sich nichts mehr halten. Halleluja. Und sein Name ist auf deinen Lippen und dein fröhliches Herz bringt gute Besserung. Das ist so wunderbar. Halleluja. Was dann noch wichtig ist, ist einfach unsere Worte. Ja, Gott hat uns, wie ich eben schon gesagt habe, er hat uns einen Mund gegeben. Ja, jeder von uns hat einen Mund. Und wir haben die Entscheidung, was wir aus unserem Mund rauskommen lassen. Besprechen wir immer das Symptom? Was besprechen wir dauernd, was der Arzt gesagt hat? Besprechen wir oder denken wir die ganze Zeit drüber nach, wie schlecht es uns geht und wie bemitleidenswert wir doch sind in unserer Situation? Oder drehen wir den Spieß um und sagen, nein, Halleluja, aus diesem Mund kommen nur noch, da können wir uns entscheiden, Worte der Heilung und der Stärke hervor. Und ich werde nur noch Worte der Heilung über mir aussprechen. Nicht mehr, oh, das ist mein Schwachpunkt. Da habe ich schon seit meiner Kindheit, schon im Mutterleib, egal wann, ja, seitdem ist es schon nicht in Ordnung. Egal wie lang das her ist, sobald Jesus ins Spiel kommt und du mit deinen Worten Jesus ins Spiel bringst, muss der Feind weichen und er muss ja, seine Symptome, was auch immer, einfach einpacken, mit seinem Symptom einpacken und gehen. Halleluja. Also es heißt in Sprüche 18, 21, Tod und Leben sind in der Macht oder Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Also wir können uns tot sprechen, oh, das wird immer schlimmer. Seit Jahren, es wird immer nur schlimmer. Da sprichst du dir tot einfach und du wirst sehen, es wird immer schlimmer. Aber du kannst auch stoppen und sagen, Herr, es tut mir leid, wo ich immer so negativ über mich oder vielleicht über Ehepartner, egal, gesprochen habe. Und ich fange heute an, anders zu sprechen. Und zwar das, was Jesus getan hat. Und da können wir sagen, statt, oh, es wird immer schlimmer. Nein, weil Jesus den Preis bezahlt hat am Kreuz, wird es immer besser mit mir. Und Heilung schreitet jeden Tag voran. Und dann werden wir das ernten, was wir gesprochen haben. Weißt du, wir sprechen uns den Weg dahin. Gott hat uns Macht gegeben. Ja? Wir sind keine willenlosen Opfer, die irgendwie im Wind herumgeblasen werden, sondern wir haben Autorität. Weißt, und das ist so wunderbar. Wir haben eine Würde als Söhne. Ja, wir müssen nicht alles mit uns machen lassen. Ja, das Symptom, der Teufel überlegt sich das und das Symptom, aber wir müssen nicht sagen, ja, ich akzeptiere alles, muss es halt hinnehmen. Nein, jetzt bin ich schon so und so alt, ist ja logisch. Nein, widersteh dem und sag nein, egal, ob ich 50 bin, ob ich 60 bin, ob ich 70 bin, 80, egal. Ja, aber ich widersteh dem, weil die Wahrheit bleibt die Wahrheit. Die ändert sich nicht. Ja, die Wahrheit ist nicht nur für 20-Jährige, sondern die Wahrheit ist für jeden. Und es ist so wunderbar, weil wir sind nicht mehr abhängig von diesen Dingen, von Alterssachen oder was auch immer, sondern wir sind nur abhängig von der Wahrheit. Und da stehen wir mit allem, was in uns ist, da drauf. Und wenn du merkst, oh, es wird irgendwie schwer, sag, Herr, gib mir neue Kraft, einfach auf der Wahrheit zu stehen. Gib mir Kraft, wirklich das Gute zu sprechen. Und wenn mich jemand fragt, nicht dann die Liste von 1 bis 10 aufzuzählen, was wieder alles nicht gut ist, sondern natürlich, wenn du zum jemanden zum Beten gehst, dann sagst du es ihm, ja. Aber du musst nicht deiner ganzen Nachbarschaft, allen Leuten immer erzählen, wie viele Symptome du gerade hast. Das schwächt uns. Ja, ich habe das früher gemacht. Jeden, der mich fragte, habe ich erstmal meine 25 Symptome aufgezählt. Und ich dachte, ach, dann beten die für mich und es wird immer besser. Aber ich habe gemerkt, hat nicht, also wie gesagt, wenn du natürlich mal hingehst, jetzt wurde ja auch für dich gebetet, aber ich sage, wenn du es allen möglichen Leuten erzählst, der Körper hört mit und dein Geist hört mit und deine Seele hört mit und der wird darauf reagieren. Also wenn du sagst, boah, ich glaube, okay, vielleicht ist das noch in meinem Körper, vielleicht ist das noch da, aber ich glaube, dass es immer besser wird mit mir, weil Jesus hat es vollbracht. Dann wirst du genau das ernten. Das ist Saat und Ernte. Wir säen die Wahrheit und wir werden die Wahrheit ernten. Und die Wahrheit ist so gut, die ist, wir sagen manchmal zu, also oder manche Leute sagen es auch, das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Aber das Gute ist, das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit scheint. Sie ist einfach die Wahrheit und sie ist wunderbar und wir dürfen uns an der Wahrheit freuen und uns an der Wahrheit, ja, satt essen. Halleluja. Das heißt in Sprüche 21, 27, wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, bewahrt vor Nöten seine Seele. Nicht wie Hiob, der sprach nämlich in Hiob 3, da sprach er, wovor ich Angst hatte, das kam über mich. Also das wollen wir nicht, dem widerstehen wir, aber wir sprechen das Gute. Wir bewahren unsere Zunge vor Negativen. Das war immer so, das wird immer so bleiben. Nein, im Namen Jesus, widerstehst schon den Gedanken und sagst, nein, es wird immer besser mit mir und ich bin geheilt. Weil die Wahrheit ist, dass wir schon geheilt sind und das muss sich nur noch manifestieren. Die Wahrheit ist schon 2000 Jahre alt. Genau, Halleluja. Einen kurzen Punkt bringe ich noch, dann kommt noch Sarah. Wichtig ist noch, um dauerhaft in der Heilung, einfach um Gesundheit zu leben, dass wir ein Leben der Vergebung leben. Also in dieser Welt passieren Sachen, Ungerechtigkeiten, Verletzungen, Missbrauch und dann ist es trotzdem wichtig, dass wir sagen, okay, Herr, du hast mir alles vergeben. Und das ist viel. Und dass wir sagen, wie du mir vergeben hast, so vergebe ich allen, die an mir gesündigt haben. Es ist unendlich wichtig. Weil wenn wir nicht vergeben, heißt es in Markus 11, dann wird uns auch unser 11,25, wenn ihr den Menschen nicht vergebt, dann wird auch mein himmlischer Vater euch nicht vergeben. Also das Gute ist, finde ich, an der Sache, wir haben keine Alternative. Wir müssen vergeben. Es gibt keine Alternative. Und du kannst sagen, hey, hilf mir. Und es ist eine Entscheidung. Ja, manchmal gibt es Verletzungen, die wirklich tief gehen. Richtig tief. Und das ist nicht mit einem Mal so hingesagt, schon richtig im Herzen angekommen. Aber wenn wir darauf bleiben und sagen, nein, ich vergebe und ich lebe ein Leben der Vergebung, weil ich möchte hier kein Hindernis auch in meine Heilung bringen. Ich lebe ein Leben der Liebe und ich lebe ein Leben der Vergebung. Und Herr, ich vergebe, so wie du mir vergeben hast, so vergebe ich. Halleluja. Weißt du, wenn gerade jetzt was hochkommt bei dir und du denkst an eine Person, mach's gerade jetzt. Oder lass uns mal kurz die Augen schließen. Herr, wir sagen jetzt, also wenn du das möchtest einfach, Herr, wir vergeben, Herr, ich vergebe jede Person, die gegen mich gesündigt hat und die mich verletzt hat. Und ich lasse sie los. Und ich lasse sie los. Und ich trage es nicht mehr nach. Und ich wünsche ihr Segen. Und ich segne sie. Herr, so wie du mir vergeben hast, so vergebe ich und lasse ich los. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und ich sag dir, da gehen Zentner weg. Oh, da gehen Lasten weg. Da kommt Freude auch, weil juhu, wenn wir vergeben, werden wir frei. Und das, was der Feind auch uns anhängen wollte, ist vorbei. Halleluja. Amen. Und jetzt wollen wir noch, bitte ich Sarah, einfach nach vorne zu kommen. Sie lässt sich immer Eindrücke geben, was Gott noch machen möchte, auch wo er noch weiter heilen möchte. Genau. Schieß mal los. Wunsch. Genau, also ich sah, und zwar sah das aus, wie wenn eine Person sitzt und das Bein immer wieder gestreckt und angewinkelt hat. Und dabei sah ich das Bein so gehighlightet, so in ja Goldlichtfarben, wie wenn Gott das anrühren möchte. Und gibt es jemanden, der diese Bewegung, so eine Anwinklungsbewegung mit einem Bein, dass derjenige da irgendwie oder diejenige da Schwierigkeiten mit hat, weil ich glaube, dass Gott das wegmachen möchte. Mhm. Mhm. Kommst du nach vorne? Du kannst gerne nach vorne kommen, dann beten wir für dich. Dass ich da Schwierigkeiten habe. Mhm. Also, ja. Ist es von der Hüfte oder ja, ist es vom ist, künstliches, künstliches Kniegelenk? Kniearthrose im rechten Knie. Mhm. Und ja, das ist eigentlich so, wie ich es gewünscht hätte, dass es nach der Operation wesentlich besser wird. Mhm. Es ist halt Treppensteigen wirklich problematisch. Okay. Ist das schon, ist schon für dich gebetet worden? In ja, dieser Sache? Ja, im Heilungsraum. Okay. Zwei. Dann machen wir uns damit eins, sagen Danke. Ja, also wurde für mich gebetet wegen diesem Problem. Wegen diesem Problem. Halleluja. Dann machen wir uns eins. Streckt mal alle eure Hände aus. Halleluja, ne? Genau. Genau. Also, ich habe wirklich gesehen, wie Gott alles anrührt. Ja, also wirklich, dass du keine Probleme mehr hast. Und da stellen wir uns jetzt einfach drauf und glauben, das ist jetzt doch mal eine doppelte Bestätigung für dich. Das war kein Zufall, dass er es mir noch mal gezeigt hat. Ja, Vater, ich danke dir wirklich für vollkommene Wiederherstellung. Danke, dass deine Heilungskraft da schon total wirksam drin ist. Und danke, Herr, dass es wirklich auch, ja, dass es sichtbar wird. Und jede Schwellung geht auch zurück und jede Einschränkung geht zurück. Alles, was eingeklemmt war, geht zurück und alle Sehnen können sich wieder frei bewegen, alle Bänder können sich frei bewegen, auch die Kniescheibe, die ist so eingefügt, dass wirklich die göttliche Ordnung, dass alles wunderbar funktioniert, keinerlei Einschränkungen mehr, keinerlei Einschränkungen mehr. Alles, was zu Einschränkungen führte, das jetzt durchgekattet. Danke, Herr. Totale Freiheit in der Beweglichkeit. Danke, Herr. Und es wirkt, also ich sehe es auch, das nimm es einfach mit. Es wirkt wirklich, ja, die Kraft Gottes wirkt. Ja. Merkst du, wie es leichter wird? Ein bisschen. Es fühlt sich an wie so Blei da drin, gell? Also so. Ja, es geht auch weg. Das ganze Körper irgendwie, ich weiß auch nicht. Vielleicht, weil ich so lange schon Schmerzen da habe. Ja. Aber die Heilungskraft ist jetzt reingegangen. Ja, ja. Halleluja, Jesu Namen. Jede Erinnerung auch an diese Schmerzen, an diesen Zustand, die lösche ich jetzt auch in Jesu Namen. Danke auch für neues Denken, Herr. Danke auch, ja, dieses Leichtigkeit, dass du es wirklich ihr auch tief in ihre Gedanken einpflanzt, Herr. Weil Gott hat das wirklich vor, dass du wirklich ohne Probleme, ne? Genau, nimm das. Okay? Also, es hat mich vor kurzem auch jemand darüber so ein bisschen aufgeklärt, dass ich nicht so viel über die Symptome sprechen soll, sondern mehr so die Gedanken Jesus an die Gesundheit. Gell? Genau. Weil das ist natürlich, wenn man Schmerzen hat, dann, ach, mir geht es genau, immer das diese ja Schmerzen gelernt, im Knie. Ne? Ja. Genau, genau. Das ist wie so tägliches. Ja, klar. Das ist auch so. Da muss man dagegen halten. Mit der Wahrheit hältst du dagegen. Da musst du immer wieder korrigieren. Genau. Danke, Herr, du hast es gemacht. Mach was anderes. Mhm. Genau. Denk nicht so viel drüber nach. Ja, also, genau. Ja. Und es wird wirklich noch. Ja, also erwarte, dass es echt immer besser wird. Ja, wirklich, ich sehe es auch, wirklich. Ja. Von Tag zu Tag, es wird hier reingesprochen und nimm es einfach. Tag zu Tag wird es okay. Ich bin auch selber viel, weil es halt einfach so Problem ist. Gell? Genau. An dieser Stelle kann ich euch einladen, auch gerne an unsere Schule. Gibt es schon Leute, die in unserer Schule sind? Glory Life Schule? Okay, ein paar. Ich lade euch wirklich gerne ein, da wird auch oft über Heilung gelehrt, da werdet ihr gelehrt, im Übernatürlichen zu leben, also genau, auch Heilung und andere Themen natürlich, also herzliche Einladung gibt's, könnt ihr euch im Online anmelden oder haben wir auch, genau, Formulare am Ausgang. Okay, super. Mhm. Ja. Wie viel Zeit haben wir noch? Kannst du hier mal drin gucken. Mhm. Also, guck mal. Okay, also ich habe noch einen Eindruck gehabt und der ging so los, dass Jesus immer zu mir sagte, alles ist mir möglich. Also Jesus sagte das, alles ist mir möglich. Und dann wusste ich, während er immer wieder das sagte, alles ist mir möglich, ja. Denn alles ist ihm möglich, auch neue Organe und dann alles, ne, alles ist mir möglich. Und dann habe ich so eine, das war eine Form, ich habe auch nochmal nachgeguckt, wie so eine Blase. Und die wurde aufgepustet, also die hat sich halt so, hier habe ich es aufgeschrieben, aufgespannt. Ja? Und ich habe so empfunden, dass Gott, dass es um eine Blasenfunktion geht. Also er möchte einfach, dass die Blase voll funktionsfähig ist. Also wenn irgendjemand was damit anfangen kann, ja, super. Ja, Max, du kannst kommen. Super, danke. Okay. Super, was kann ich euch noch mit auf den Weg geben? Was wichtig ist, dass ihr euch damit beschäftigt, am besten auch mit guter Literatur. Also wir haben einmal, haben wir am Schriftenständer da am Ausgang, haben wir Zettel, auch DIN A4 Zettel mit Bibelstellen über Heilung. Was gut ist, wirklich darüber nachzudenken, einfach über diese Bibelstellen und das zu deinem Inneren machen, werden zu lassen. Dann haben wir auch noch einen Büchertisch draußen. Und da haben wir Bücher von unserem Pastor, da sind viele Zeugnisse auch drin, wir haben ja schon viel erlebt und es wird deinen Glauben einfach total aufbauen. Von Kenneth Hagin haben wir Bücher, Heilung durch Gottes Wort, kann ich euch da aber auch alles von ihm, von Kenyon empfehlen, Bosworth und unsere Schule habe ich euch schon empfohlen, einfach da wird euer Glaube gestärkt, ihr werdet zu übernatürlichen Weltveränderern, Halleluja. Genau, und morgen geht's ja weiter. Um 10 Uhr haben wir unseren Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Da werden noch all die Heilungen, auch die ja schon begonnen haben, komplettiert. Geht weiter, einfach mit der Heilung. Also ich lade euch ein, kommt morgen um 10, wenn es euch möglich ist. Einfach seid mit dabei. Einfach erwartet wirklich, ja, dass ihr Jesus begegnet. Halleluja. Nicht nur fixiert, oh, das Symptom ist weg, sondern geh um Jesus, komm. Um Jesus zu begegnen. Und er kümmert sich um all das, einfach was du brauchst. Halle, lass uns doch nochmal am Ende alle aufstehen. Wir wollen noch zum Abschluss beten. Vater, wir danken dir für deine Heilungskraft. Wir danken dir für alles, was wir heute empfangen haben, auch in all den Räumen. Und Herr, ich versiegel das jetzt auch, was jeder empfangen hat mit dem Heiligen Geist. Und ich sage, dass der Feind es nicht wieder stehlen darf, sondern dass es bleibt, dass kein Wort zu Boden fällt, dass keine Heilung zu Boden fällt. Und wir danken dir für all das, was du angefangen hast zu tun. Und wir danken dir, Vater, dass du es weiterführst. Und wir danken dir für 100%ige Gesundheit, die uns gehört, Jesus, weil du uns so sehr liebst und weil du unsere Heilung am Kreuz erkauft hast für uns. Und wir danken dir für vollkommene Heilung. Sag mal, ich danke dir, Herr, für meine vollkommene Heilung. Du bist gestorben für mich, damit ich geheilt bin. Und ich stelle mich fest darauf. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Seid gesegnet. Wunderbar, dass ihr da wart. Wir freuen uns, wenn wir euch wiedersehen. Genau. Morgen, oh, wann immer ihr könnt.